die Muse herauf. Amamia, sind die Strassen wieder zu. Amamia, gib die Muse aus dem Bett. Dann immer nicht zur Arbeit, dann bleiben wir im Bett. Immer wieder.